Live-Andacht vom 5.7.2023 mit Reinhard Hirtler, übersetzt und zusammengefasst von Petra. Psalm 37. Guten Morgen und nochmal schönen guten Morgen. Heute ist einer dieser Tage in Sao Paulo, an denen man am liebsten unter einer dicken, warmen Decke bleibt und nicht in einem eiskalten Studio sitzen möchte, um mit Menschen wie euch zu sprechen. Debbie ist heute sehr früh aufgewacht, um laufen zu gehen, also sehr früh für sie, um 6:20 Uhr. Ich denke, das ist früh für einen kalten Wintertag. Sie wachte auf und sah mich im Bett, was sehr seltsam ist. Sie schaute mich an und sagte: Habe ich dich jetzt aufgeweckt? Ich sagte: Nein, ich bin um 3 Uhr aufgestanden, dann saß ich bis etwa 5:40 Uhr in meinem Sessel mit Jesus und dann sagte ich mir: Weißt du was? Ich beende meine Zeit mit Jesus unter der warmen Bettdecke. Im ganzen Haus ist es kalt. Ihr Europäer versteht das nicht. Wenn es hier draußen kalt ist, ist es auch drinnen kalt. In Europa habt ihr Heizungen, aber wir haben weder Isolierung noch Heizungen. Es gibt zwei warme Plätze in meinem Haus. Unter einer schönen, dicken, warmen Decke, die ich übrigens aus Europa mitgebracht habe, oder unter der heißen Dusche. Aber ich dachte, ich kann an keinem von diesen Plätzen ein Live machen, also kam ich hierher und sitze nun im schönen, kalten Studio. Aber es ist trotzdem gut, hier zu sein. Wir können ja nach dem Live immer noch zurück ins Bett gehen. Haha, nein, leider geht das nicht, denn wir haben Arbeit vor uns. Und es gibt sogar einen Platz im Haus, an dem es eine Heizung gibt, und zwar im Büro. Debbie sagte: Es ist nicht fair, dass der einzige Ort, an dem du eine Heizung im Haus platziert hast, das Büro ist. Aber ich denke, es ist sehr fair. Was denkst du, Daniel? Daniel sagt: Oh, es ist sehr fair. Sie kann ja auch kommen. Reinhard sagt: Ja, genau, ich habe zu ihr gesagt, setz dich ins Büro, während ich arbeite. Aber dann gäbe es kein Mittagessen. Aber egal, fangen wir an. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, hatte ich ein fantastisches Erlebnis. Es war etwas, das der Herr tief auf mein Herz geprägt hat. Doch ich werde jetzt nicht über dieses Erlebnis sprechen, ich wollte euch nur erzählen, wie mein Tag begonnen hat. Seit vielen, vielen Jahren gibt es einen Bibelvers, der ein wichtiger Schlüssel für mich ist. Doch in den letzten Monaten hat Gott ihn wirklich betont. Und zwar handelt es sich dabei um Johannes 15,5. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts, nichts, nichts. Wir müssen wirklich an den Punkt kommen, an dem wir lernen, in ihm zu bleiben. Denn genau das ist der Kontext von Johannes 15,5. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch bleibe, wird alles gut sein. Aber wenn ihr nicht in mir bleibt, dann werdet ihr keine Frucht bringen. Ich denke fast, ich sollte vielleicht über diesen Vers sprechen, anstatt über das, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Wenn du nicht aktiv, bewusst und ständig in ihm bleibst, wird es immer Frustration in deinem Leben geben, immer. Jedes Mal, wenn du denkst, dass du stark genug, klug genug oder gut genug bist, um etwas zu tun, wirst du frustriert werden. Die Gemeinde als Ganzes wurde größtenteils auf die Fähigkeiten von Menschen aufgebaut und nicht auf die Kraft Gottes. Überleg doch nur, Jesus sagte: Ich werde meine Gemeinde bauen. Doch in dem Moment, wenn wir eine Gemeinde mit ein paar tausend Menschen haben, applaudieren wir immer den Menschen, die die Gemeinde gebaut haben. Und wenn dieser Mensch fällt oder verschwindet oder weggeht, aus welchem Grund auch immer, dann geraten wir in Panik und fragen uns: Wer wird den Mensch bloß ersetzen können? Das zeigt, dass fast alles, was wir in unserem christlichen Leben aufgebaut haben, nicht darauf basiert, dass wir in ihm bleiben, sondern auf den Fähigkeiten von Menschen. Wir müssen unbedingt an den Punkt kommen, an dem wir tief in unserem Herzen erkennen, ohne dich kann ich nichts tun. Auf jeden Fall ist dies das Ziel meiner Reise. Ich sage, Jesus, ich möchte noch nicht einmal den Gedanken in mir haben, dass ich ohne dich atmen könnte. Wenn ich mitten in der Nacht aufwache, sage ich, Jesus, du, das ist das Einzige, was wichtig ist. Seit vielen Jahren mache ich das an jedem einzelnen Morgen. Ich denke, ich habe das noch niemandem erzählt, noch nicht einmal Daniel. Jeden Morgen sage ich, Jesus, ich bin hier, um meinen persönlichen Bankrott zu erklären. Hast du das schon einmal von mir gehört, Daniel? Daniel sagt, nein. Reinhard fährt fort. Seit vielen Jahren erkläre ich mich persönlich für bankrott und sage zu Jesus, ohne dich bin ich pleite. Überleg einmal, wenn die Bibel sagt, dass Jesus nur das tat, was er den Vater tun sah, dann erklärte er dadurch seinen persönlichen Bankrott. Er sagte damit, ich kann nichts ohne den Vater tun. Wir wollen sehen, was der Vater tut, aber wir wollen gleichzeitig immer noch die Kontrolle behalten. Wir wollen immer noch alles tun, was wir selbst tun können. Und während wir so leben, versuchen wir herauszufinden, was Gott von uns möchte. Hör zu, Gott wird deine Pläne nicht segnen. Aber wenn du dich selbst für bankrott erklärst, und nur noch zu seinem Zweck lebst, wird dein Leben gesegnet sein. Es gibt keine andere Option. Ich glaube wirklich, dass Gott eine Gemeinde aufrichten wird, die so abhängig von Jesus ist, dass sie ein unvorstellbares Licht in der größten Dunkelheit sein wird. Ich habe heute Morgen vielleicht 2 Stunden auf diese Weise verbracht. Dann nahm ich die Bibel und las Psalm 37 in der Passion-Übersetzung. Schau dir diese herrliche Aussage an. Es gibt ein paar Psalmen, die ich nicht mag. Zum Beispiel, schlag die Zähne deiner Feinde ein. Ich mag diese depressiven Dinge nicht. Das ist einfach meine eigene Vorliebe. Aber es ist die Bibel. Mach damit, was du willst. Aber ich habe auch ein paar Lieblingspsalmen, zu denen ich immer zurückkehre. Das sind Psalm 23, 27, 37, 91, 127, 112. Und Psalm 37 ist auch einer meiner Lieblingspsalmen. Schau dir Vers 3 an. Vertraue weiter auf den Herrn und tue, was recht ist in seinen Augen. Richte dein Herz auf die Verheißungen Gottes aus, und du wirst in dem Land wohnen, um dich an seiner Treue zu laben. Der Psalmist sagt uns hier ganz klar, und natürlich hat dies David geschrieben, dass du Gott nicht nur vertrauen musst, sondern dass du ihm immer weiter vertrauen musst. So viele Menschen vertrauen dem Herrn, doch in schwierigen Zeiten geraten sie in Panik. Ich habe Daniel einmal sehr genervt. Zuerst habe ich mich dabei ein bisschen schlecht gefühlt, doch dann hatte ich so viel Spaß, weißt du noch? Ich meine, es war in Casa Verdi. Vielleicht war es auch eine andere Gemeinde. Daniel und ich hatten damals dieses Marathonwochenende. Wir lebten in Goiânia. Jetzt erinnerst du dich, richtig? Daniel sagt, oh ja. Reinhard fährt fort. Wir lebten also in Goiânia und reisten nach São Paulo, um 3 Tage lang zu dienen. Der Freitagabend war bereits sehr spät und ermüdend, und am Sonntag mussten wir morgens schon wieder sehr früh zurückreisen. Und der Samstag war buchstäblich vollgestopft. Früh am Morgen rasten sie mit uns zum ersten Gemeindegebäude. Wir gingen hinein und wir dienten ein paar Stunden. Danach hetzten sie uns aus dem Gebäude, stopften uns in ein Auto hinein und rasten quer durch die Stadt zum nächsten Ort. Als wir ankamen, war der Lobpreis bereits in vollem Gang. Wir gingen auf die Bühne, derselbe Ablauf wie zuvor. Und so ging das von frühmorgens bis sehr spät in die Nacht. Stimmt's? Daniel sagt, ja. Reinhard, spät am Abend kamen wir an diesem Ort an, und jeder von uns war körperlich erschöpft. Und plötzlich traf mich Psalm 91, und ich fing einfach an, darüber zu predigen. Der Psalm 91 sagt, bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Es gab dort eine ziemlich hohe Bühne, und ich demonstrierte, wie falsch wir Christen unser Leben führen, indem ich zu den Leuten sagte, wir Christen machen Folgendes. Wir leben unser eigenes glückliches Leben, dann kommen Probleme und wir rennen zum Schatten des Allmächtigen. Und um das zu demonstrieren, rannte ich quer über die riesige Bühne. Und Daniel versuchte mir hinterher zu rennen. Dann sprang ich von der Bühne herunter und sagte, wir gehen wieder unsere eigenen Wege. Und ich machte das sehr lange. Irgendwann blieb Daniel einfach auf der Bühne stehen und schaute mich mit einem Blick an, der sagte, ich werde das nicht mehr machen. Aber leben wir nicht oft genauso? Wir denken, dass wir dem Herrn vertrauen, weil die Rechnungen bezahlt sind, das Geld auf dem Konto ist, der Arzt sagt, dass alles gut sei und unsere Beziehungen im Frieden sind. Und was passiert dann? Die Dinge werden erschüttert und wir realisieren, wir vertrauen Gott nur in guten Zeiten. Wir merken, dass wir in schlechten Zeiten, wenn alles schief geht, versuchen, eine menschliche Lösung zu finden. Wir versuchen, zu einem Menschen zu rennen, um Hilfe zu bekommen. Wir suchen Hilfe bei diesem Mann Gottes oder bei einem Propheten. Wir vertrauen der Regierung, wir vertrauen der Gemeinde, wir vertrauen dem Pastor. Und wir bemerken gar nicht, dass wir Gott nicht immer weiter vertrauen, unabhängig davon, was passiert. Die Bibel warnt uns. Vertraut ihm nicht nur, sondern vertraue ihm weiterhin. Denn ihm weiter zu vertrauen bedeutet, sich kontinuierlich an ihn anzulehnen und nur an ihn. Sorgen sind Sünde. Klarer kann ich es nicht ausdrücken. In dem Moment, in dem du dir über irgendetwas Sorgen machst, vertraust du nicht und deshalb sündigst du. Es ist wirklich interessant, dass die Bibel die Aussage vertraue ihm weiterhin mit folgendem Satz verbindet und tue, was recht ist in seinen Augen. Menschen, die ihm nicht vertrauen, werden auch nicht tun, was recht ist in seinen Augen. Wenn du ihm nicht vertraust, tust du das, was in deinen Augen recht ist. Doch sehr oft ist das, was in seinen Augen recht ist und das, was in deinen Augen recht ist, zwei ganz verschiedene Dinge. Ich persönlich bin zu der klaren Überzeugung gekommen, dass wir immer wieder Dinge tun werden, die nicht recht in seinen Augen sind, wenn wir nicht permanent ein Leben des vollkommenen Vertrauens in ihn führen. Überleg doch mal, wann haben wir unweise Entscheidungen getroffen? Als wir ihm nicht hundertprozentig vertraut haben. Wenn wir ihm nicht ganz vertrauen, tun wir Dinge, die in unseren Augen recht sind. Wir beugen uns dem Druck von Menschen und Umständen und dann öffnen wir unser Leben für Manipulation und Kontrolle durch andere Menschen. Wir sprechen so oft über geistlichen Missbrauch. Warum sprechen wir nicht darüber, dass wir Gott nicht voll und ganz vertraut haben? Denn aus diesem Grund haben wir zugelassen, dass wir geistlich missbraucht wurden. Denke einmal darüber nach. Eine Person, die ständig auf den Herrn vertraut, wird niemals von irgendjemand geistlich missbraucht werden können, denn sie macht sich keine Gedanken um die Meinung von Menschen. Das ist so eine ernste Sache, Leute. Wenn du wirklich von ganzem Herzen tun willst, was in seinen Augen recht ist, dann musst du ihm immer weiter vertrauen. Durch die Hölle, durch Hochwasser, durch den Sturm. Wenn alles um dich herum zusammenbricht, dann suche nicht nach menschlicher Rettung. Sag stattdessen: Gott, ich weiß nicht, wo das alles hinführt, aber ich werde dir weiterhin vertrauen. Gott, ich kenne das Ende der Geschichte nicht, aber ich werde dir weiter vertrauen. Gott, ich weiß nicht, was morgen passiert, aber ich werde dir weiter vertrauen. Mit dieser Einstellung werden wir weise Entscheidungen in schwierigen Zeiten treffen. Wie kann man unter Druck eine großartige Entscheidung treffen? Nicht dadurch, dass man emotionale Intelligenz besitzt. Es ist nur möglich, wenn du gelernt hast, ihm weiterhin zu vertrauen, egal was geschieht. Und dadurch werden wir auch tun, was recht in seinen Augen ist. Dann fährt der Psalmist fort und sagt: Richte dein Herz auf die Verheißungen Gottes aus, und du wirst in dem Land wohnen. Wenn die Bibel davon spricht, dass man im Land wohnen wird, meint David damit natürlich das verheißene Land, das Gott ihnen gegeben hat. Aber im neuen Bund wissen wir, dass Jesus unser verheißenes Land ist. Wir wohnen in ihm, wir bleiben in ihm, wir leben in ihm. Wir essen die gute Frucht, die er für uns hat. Er ist die Milch und der Honig. Er ist der Fels, aus dem das Wasser quillt. Das ist so cool, Leute. Aber du wirst nicht in ihm wohnen und dieses permanente Leben durch ihn erfahren, wenn du dein Herz nicht auf seine Verheißungen ausrichtest. In den letzten 3 bis 4 Wochen habe ich so viel darüber nachgedacht, wie man fest steht und sein Herz fest und unerschütterlich ausrichtet. Und ich habe diese Gedanken mit den Studenten der letzten Schule des Übernatürlichen und Prophetischen geteilt. Der Unterschied zwischen einem kleinen Glauben und einem großen Glauben besteht nicht in der Größe des Glaubens. Wir alle haben Gottes Glauben in unserem Herzen. Der Unterschied besteht darin, wie lange du in Schwierigkeiten feststehen und glauben kannst. Worauf richtest du dein Herz aus? Wir müssen unser Herz unbedingt permanent auf das ausrichten, was Gott gesagt hat. Richte dein Herz auf seine Verheißungen aus. So viele Menschen sind begeistert, wenn sie eine Verheißung oder ein prophetisches Wort erhalten. Und ich denke, wir sollten auch begeistert sein. Aber nur wenige Christen haben gelernt, ihr Herz auch dann auf die Verheißung auszurichten, wenn es so aussieht, als ob es nicht passieren würde. Das ist etwas, das wir unbedingt wieder lernen müssen. Du richtest dein Herz so sehr auf das aus, was Gott zu dir gesagt hat, dass die Leute dich anschauen und denken, du solltest vielleicht in eine psychiatrische Anstalt gehen. Ich werde dir das erklären. Als ich erkannt hatte, dass etwas eine Verheißung ist, auf die ich mein Herz ausrichten musste, ging ich durchs Haus und murmelte diese Verheißung vor mich hin. Zum Beispiel: Größer ist der in mir als der, der in der Welt ist. Am Anfang, als wir verheiratet waren, dachte Debbie tatsächlich, dass etwas mit mir nicht stimmen würde, denn ich sprach den ganzen Tag lang mit mir selbst. Debbie fragte: Was hast du gerade gesagt? Nichts. Sie sagte: Es ist niemand im Haus, nur du und ich. Wie kannst du sagen nichts? Ich habe dich doch gehört. Ich habe nicht mit dir gesprochen. Wenn du nicht mit mir sprichst, mit wem redest du dann? Ich spreche mit mir selbst. Du sprichst mit dir selbst? Bist du eine von diesen Personen? Ich ging auch durch die Straßen und proklamierte die Verheißungen. Immer wieder drehten sich die Leute um und schauten mich komisch an. Aber wen interessiert's? Wir müssen lernen, unsere Herzen darauf auszurichten, was Gott gesagt hat. Dann werden wir sicher in dem Land wohnen, das uns gehört. Ich mag die nächste Aussage wirklich sehr. Ich denke, sie ist so wunderschön. Um dich an seiner Treue zu laben, nicht an deinem Glauben. Ich predige und lehre seit Jahrzehnten über Glauben. Eine meiner ersten Lehren über Glaube hatte den Titel Glaube ist eine Beziehung, keine Technik. Und Daniel hat das sicher schon viele Male gehört. Wenn wir versuchen, unseren Fokus auf meinen Glauben zu legen und denken, dass wir glauben und es tun müssen, dann kann ich dir bereits jetzt schon sagen, in der Prüfung des Glaubens in der Krise gehst du unter. Wie willst du an die Verheißung glauben, wenn du nicht zuerst eine Beziehung mit dem Geber der Verheißung hast? Das funktioniert nicht. Es funktioniert vielleicht in glücklichen, guten Momenten, aber in schwierigen Zeiten funktioniert es nicht. Und während du lernst, dein Herz fest auf seine Verheißungen auszurichten, labst du dich an seiner Treue, nicht an deinem Glauben. Du sagst: Du bist treu, du hast es gesagt, du wirst es tun. In Johannes 15 steht folgende Aussage: Nicht ihr habt mich erwählt, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht und meine Frucht bringt. Vers 16. Leute, ihr habt keine Ahnung, wie oft ich auf eine Bühne oder zu einer Konferenz oder in ein Stadion gehen musste und völlig überwältigt war. Ich war überwältigt, weil ich vor tausenden Menschen stehen und das Wort Gottes predigen musste. Dann kniete ich still nieder, bevor ich auf die Bühne hoch bin und sagte Folgendes: Jesus, ich habe dich nicht erwählt. Ich habe das hier nicht gewählt. Du hast mich erwählt. Weil du mich erwählt hast, hast du mir versprochen, fruchtbar zu sein. Deshalb gehe ich mit vollkommener Zuversicht in deiner Treue nach oben, nicht in meinem Glauben. Labe dich an seiner Treue, labe dich nicht an deinem Glauben. Wenn du dich an deinem Glauben labst, wirst du am Ende stolz auf deine Errungenschaften werden. Du wirst über das prahlen, was du getan hast. Und wenn du, aus welchem Grund auch immer, bei einer Prüfung des Glaubens versagst, wirst du zusammenbrechen. Deshalb labe ich mich nicht an meinem Glauben, ich labe mich an seiner Treue. Hunderte Male habe ich zu ihm gesagt: Du hast mich erwählt, du bist treu. Ich gehe dort hoch und werde fruchtbar sein. Und ich war fruchtbar. Weißt du warum? Weil er treu war. Wenn ich auf die 4 Jahrzehnte zurückblicke, in denen ich Jesus diene, ist eines der größten Dinge in meinem Leben seine Treue. Ich war nicht immer treu, aber er war es immer. Ich habe Entscheidungen getroffen, die nicht gut waren. Ich habe Dinge getan, die ich nicht hätte tun sollen. Ich habe ihn enttäuscht, obwohl man ihn gar nicht enttäuschen kann, denn man kann niemand enttäuschen, der das Ende bereits kennt, bevor es angefangen hat. Eines Tages sagte Gott zu mir: Reinhard, hör auf zu denken, dass du mich enttäuscht hättest. Niemand kann mich enttäuschen, denn Enttäuschung geschieht nur dann, wenn man etwas erwartet, das nicht so eintritt, wie du es erwartet hast. Gott hat es nicht erwartet. Bevor du existiertest, kannte Gott bereits jeden Fehler, den du jemals machen wirst. Deshalb sagt Gott nicht: Oh je, schau doch, was er getan hat. Ich hätte nie gedacht, dass er so etwas tun würde. Ich bin so enttäuscht. Selbstverständlich nicht. Doch wenn ich zurück auf mein Leben schaue, dann ist die konstanteste Sache in meinem gesamten christlichen Leben seine Treue. Ich kann ehrlich sagen, dass es nichts Konstanteres in meinem Leben als seine Treue gibt. Es gab Zeiten, als ich mein Wort nicht halten konnte. Es gab Zeiten, als ich Gott Versprechen gegeben hatte, die ich nicht halten konnte. Ich hatte Menschen Dinge versprochen und am Ende bin ich nicht treu gewesen. Ich habe auch Entscheidungen getroffen, die kein intelligenter Mann Gottes treffen sollte. Doch seine Treue war konstant. Selbst wenn du untreu wirst, bleibt er doch treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. 2. Timotheus 2,13. Viele Menschen hören in Zeiten von Schwierigkeiten oder persönlichem Versagen auf, sich an seiner Treue zu laben. Deshalb stehen sie nie wieder auf. Überleg dir das einmal. Was würde passieren, wenn du dich in Momenten des Versagens, der Sünde und der schlechten Entscheidungen oder ähnlichem an nichts anderem laben würdest als an seiner Treue? Selbst im größten Versagen würdest du aufstehen und weitermachen, weil sich seine Treue nicht verändert hat. Es ist Zeit, dass die Gemeinde Jesu Christi aufsteht und sich an seiner Treue labt. Dann wird die Welt anfangen, auf uns zu blicken und zu sagen: Oh, du meine Güte, sie sind wirklich vollkommen anders als wir. Reinhard, was ist dein Geheimnis, dass du Gott mehr als 4 Jahrzehnte lang so gut dienen konntest? Lass mich nachdenken. Was ist mein Geheimnis? Seine Treue. Wenn er nicht treu wäre, denkst du wirklich, dass ich dann noch hier sitzen und dich lehren würde? Natürlich nicht. Gott beruft nicht die Qualifizierten. Er qualifiziert die Berufenen. Und er hat uns alle berufen. Und weil er uns alle berufen hat, hat er uns auch alle ausgerüstet. Denn es ist seine Treue, nicht deine Stärke. Ich sage euch, es kommt eine Zeit, ich weiß nicht, wie bald sie kommt, aber ich habe ein Bauchgefühl, dass eine Zeit kommt, in der nur diejenigen feststehen können, die sich an seiner Treue laben und nicht jene, die sich an ihrem Glauben laben. Ich lehre über Glauben. Ich glaube an Glauben. Ich habe ein Buch über Glauben geschrieben. Ich glaube, dass Glaube ein Schlüssel ist. Aber wenn dein Glaube nicht auf seiner Treue basiert, was für eine Grundlage hast du dann überhaupt für deinen Glauben? Überleg dir das einmal. Vor kurzem hatte Debbie mit ein paar Personen zu tun, die sie davon überzeugen wollten, dass sie wirklich an etwas glauben. Und ihre Freunde hatten sie in diesem Glauben sogar noch ermutigt und gesagt: Ja, glaube daran. Ich stelle mich in deinem Glauben zu dir. Glaub einfach daran. Debbie nahm diese Personen beiseite und sagte zu ihnen: Diese Menschen, die dir sehr nahe stehen, sollten dich in deinem Glauben nicht ermutigen, denn dein Glaube hat kein Fundament. Er basiert auf Wunschdenken und deinen eigenen Sehnsüchten, auf dem, was du willst. Wir haben keine Grundlage für unseren Glauben, außer sie ist in Gott. Es bringt nichts, wenn es nicht seine Treue und seine Verheißung ist. Hat Gott dir durch sein Wort und durch sein Wesen gesagt, dass etwas dir gehört? Hör zu, es gibt nicht eine einzige Verheißung Gottes, die nicht durch Gottes Charakter untermauert wird. Aber weil wir unser Herz nur auf die Verheißung ausrichten und nicht auf seinen Charakter, fallen wir manchmal in unserem Glaubensleben. Der Psalm bringt diese Dinge zusammen, indem er sagt: Richte dein Herz auf seine Verheißungen aus und labe dich an seiner Treue. Es gehört zusammen, es ist ein Satz, Leute. Wohin bringt es dich, wenn du dich an seiner Treue labst, ohne eine Verheißung zu haben? Es bringt dich nirgendwo hin. Doch wenn du dich nur auf seine Verheißungen fokussierst, ohne dich an seiner Treue zu laben, wohin bringt dich das? Es bringt dich nur an den Punkt, an den du dich selbst hinbringen kannst. Weißt du warum? Weil du in den Prüfungen des Glaubens an den Verheißungen zweifeln wirst, wenn du dich nicht an seiner Treue labst. Seine Verheißungen und seine Treue sind wie zwei Battel eines Bootes. Er hat es verheißen, er hat es verheißen, ich glaube es. Das sind Menschen, von denen wir denken, dass sie ein großes Leben des Glaubens führen. Doch in Wirklichkeit fahren sie immer nur im Kreis herum. Er ist treu, er ist treu, er ist treu. Aber ich habe keine Ahnung, was er mir verheißen hat. Diese Personen sehen sehr geistlich aus, aber sie fahren nur in der anderen Richtung im Kreis herum. Er hat es verheißen, weil er treu ist. Das hält dich auf einem geraden Kurs, weil du nun beide Battel verwendest. Wir müssen unsere Herzen wirklich fest gründen, um gut durch die Zukunft zu navigieren. Gehen wir weiter zu Vers 4. Wie viel habe ich in den letzten 40 Jahren über diesen Vers meditiert? Als ich ein Teenager war, wurde er zu einem meiner Lieblingsbibelverse. Finde deine Freude und dein wahres Vergnügen in Jahweh, und er wird dir geben, was du dir am meisten ersehnst. Es ist so traurig, wie viele Christen diesen Satz in zwei Teile geschnitten haben. Bereits als Teenager hat mich das sehr beschäftigt. Ich bin so vielen Christen begegnet, die gesagt haben: Die Bibel sagt, dass Gott dir die Sehnsüchte deines Herzens erfüllen wird. Glaub einfach daran. Welche Sehnsüchte und Träume hast du? Die Bibel verspricht dir, du wirst sie erhalten. Glaub einfach daran. Mein Wunsch ist ein brandneuer Sportwagen. Meine Sehnsucht ist, einen riesigen Dienst zu haben. Mein Wunsch ist, um die Welt zu reisen. Mein eigener Wunsch ist, mehr zu Hause zu bleiben. Die Leute haben gesagt, er wird mir die Sehnsüchte meines Herzens erfüllen, also kann ich meine Träume träumen. Nein, du hast einen Satz buchstäblich in zwei Sätze zerschnitten. Das darfst du nicht tun. Genau das besagt eine der Grundregeln der Bibelinterpretation. Wenn du deine wahre Freude, dein wahres Vergnügen im Herrn findest und er deine Sehnsucht ist, dann wird alles andere, was dein Herz sich ersehnt, dir gehören. Überleg doch, hat Jesus in Johannes 15 nicht gesagt, dass du um alles bitten kannst, was du möchtest, und du wirst es erhalten? Genau das hat er gesagt. Und das Wort für bitten bedeutet im griechischen Urtext tatsächlich auch wünschen. Jesus sagte also buchstäblich, alles, was du dir vom Vater wünschst, kannst du erhalten. Alles. Aber schau dir den Kontext an. Du bleibst in ihm und er bleibt in dir. Dann wird dir alles gehören, was du dir wünschst. Der gesamte Kontext von Johannes 15 ist folgender. Er ist der Weinstock und das Einzige, was du bist, ist eine Rebe. Die Rebe hält den Weinstock nicht aufrecht. Die Rebe sagt dem Weinstock nicht, in welche Richtung er wachsen soll. Die Rebe ist angeschlossen an den Weinstock und sie erhält ihren ganzen Saft, all ihr Leben, einfach alles vom Weinstock. Johannes 15 ist eine Beschreibung der vollkommenen und kompletten Hingabe an Jesus. Aufgrund dieser Hingabe, durch die Jesus deine einzige ganze Freude ist, musst du dir buchstäblich keine Sorgen mehr um deine Sehnsüchte machen, denn sie werden alle erfüllt werden. Ich denke, ich habe euch das bereits erzählt. Vor kurzem traf ich eine spontane Herzensentscheidung, die mich schockierte, nachdem ich sie getroffen hatte. Heute, ein paar Wochen später, blicke ich zurück und bin sehr zufrieden, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Es war eine Entscheidung, die sehr unweise in den Augen von jeder rational denkenden Person ist. Sie hat buchstäblich das Potenzial, mein Leben zu zerstören. Sie könnte mich in den Bankrott oder in Armut und große Schulden führen. Ich wachte bei einer unserer Schulen des Prophetischen und Übernatürlichen mitten in der Nacht auf. Es war 3 Uhr morgens und ich war hellwach und ich sagte einfach: O Jesus, du bist so wunderschön, du bist so wunderschön. Ich liebe dich so sehr. Und als ich so mit Jesus zusammen war, kam diese Sehnsucht in mein Herz. Gegen 7 Uhr wachte Debbie auf und ich erzählte ihr davon. Sie sagte, mach es. Und ich tat es. Doch am nächsten Tag begann ich zu denken, oh mein Gott, was habe ich getan? Und ich begann, die Dinge zu rationalisieren. Weißt du, was der Herr sofort zu mir sagte? Er sagte, Reinhard, alles wird gut werden. Du bist so hingegeben an mich, dass deine Sehnsüchte meine Sehnsüchte sind. Alles ist gut. Ich hatte gedacht, dass es meine Sehnsucht war. Doch in Wirklichkeit war es seine Sehnsucht, die in meinem Herzen war. Wenn er deine ganze Freude ist, wirst du nie wieder überlegen, was seine Sehnsucht und was deine Sehnsucht ist. Klingt das nicht nach einer radikalen Aussage? Deshalb sage ich es noch einmal. Wenn er deine ganze Freude ist, wirst du nie wieder feststellen können, ob es seine Sehnsucht und ob es deine Sehnsucht ist, weil du so sehr in einer Einheit mit ihm sein wirst. Dann kannst du aufhören, rational zu leben, und du kannst aus deinem Herzen heraus leben. Du musst dann nicht mehr wochenlang fasten, beten und überlegen, welche Entscheidung du treffen sollst. Dann fragst du nicht mehr voller Stress: Soll ich diesen oder jenen Job annehmen? Soll ich es in diesem oder jenen Land machen? Er ist deine Freude. Deshalb wird jede Entscheidung, die du triffst, eine großartige Entscheidung sein. Kannst du dir vorstellen, so zu leben? Ich habe die riesige Entscheidung getroffen, im Dezember in den Nordosten von Brasilien zu ziehen. Das ist eine große Entscheidung, Leute. Ich habe die Entscheidung getroffen, in einen der ärmsten Staaten dieses Landes zu ziehen. Und weißt du was? Es war keine schwere Entscheidung. Ich habe darüber nicht monatelang gefastet und gebetet und gefragt, ist das der Wille Gottes? Ich bin einfach in den Nordosten gereist und saß dort mit Freunden zusammen und plötzlich hatte ich das Gefühl, ich denke, ich muss nach Teresina ziehen. Und beim nächsten Treffen des Brasilien Kids Care Leitungsteams sagte ich zu ihnen, ich werde dieses Jahr nach Teresina ziehen. Alle waren schockiert und Debbie sagte, ich möchte nicht nach Teresina ziehen, ich möchte nicht weg von hier. Darauf sagte ich, okay, dann ziehen wir nicht um, das ist okay. Heute, ein paar Monate später, ist Debbie diejenige, die es kaum erwarten kann, dass wir umziehen. Siehst du? Alles fügt sich, wenn er deine Freude ist. Lass mich dir etwas erklären. Wenn du ständig verwirrt bist und nicht weißt, was seine Wünsche und was deine Wünsche sind, wenn du nicht weißt, was du möchtest und was er für dich möchte und versuchst, Wegweisung für dein Leben zu finden, wenn du herauszufinden versuchst, was gut für dein Leben ist und wo du leben sollst, all diese Fragen, die wir alle haben, welchen Partner soll ich heiraten, welchen Job soll ich machen, zu welcher Gemeinde soll ich gehören? Wenn dich all diese Fragen plagen, dann überlege ich mir, ob du nicht zurückgehen musst zu der wahren Freude in ihm. Und das genügt. Ich frage mich, ob du nicht sagen musst, Jesus, irgendwo auf dieser Reise mit dir habe ich aus dem Blick verloren, dass du meine Freude bist. Denk einmal darüber nach. Hat nicht genau das Paulus zu dem vollmächtigen Apostel gemacht, der er war? Er sagte, oh, dass ich nur ihn kenne, nur ihn. Mit ihm im Gefängnis bin ich im Paradies. Wenn ich mit ihm zu Tausenden predige, bin ich im Paradies. Wenn ich mit ihm alles habe, geht es mir großartig. Und wenn ich mit ihm nichts habe, geht es mir großartig. Mit ihm kann ich in einem schönen Haus oder in einer Hütte zufrieden sein. Denn ich habe gelernt, dass ich in ihm alles tun kann. Er. Weißt du, was mich am Apostel Paulus fasziniert? Dass Paulus so fokussiert auf seinen Dienst war. Überleg dir das einmal. Paulus hat härter gearbeitet als jeder andere. Er war total darauf ausgerichtet, seine Bestimmung zu erfüllen. Er war sehr klar und sagte, Gott hat mich berufen, ein Apostel der Heiden zu sein. Ich muss das Evangelium predigen. Wenn man das Leben von Paulus betrachtet, scheint er ein Dienst- und zielgetriebener Mann zu sein. Doch hinter all dem stand seine tiefe Freude am Herrn. Im Gefängnis jubelte er. Im Philipperbrief, den er aus dem Gefängnis geschrieben hatte, sprach er nicht über seinen Herzenswunsch, aus dem Gefängnis herauszukommen, um predigen zu können. Er predigte seinen Herzenswunsch, ihn besser zu kennen. Lies dir heute Philipper 3 sorgfältig durch und meditiere darüber. Dort steht: Habt Acht auf die Hunde, Vers 2. Wir sind die wahre Beschneidung. Wir, die im Herrn jubeln und keinerlei Vertrauen auf unser Fleisch haben. Vers 3. Paulus erfreute sich so sehr an Jesus. Deshalb musste er sich keine Sorgen darüber machen, ob sich eine Türe schloss oder nicht. Es ging ihm im Gefängnis gut. Es ging ihm gut, wenn er aus einer Stadt hinausgeworfen wurde oder wenn er in die Stadt hineingeschubst wurde. Gott sucht nach Kindern, deren Freude so sehr in ihm ist, dass sie nicht einmal mehr wissen, ob die Sehnsüchte ihres Herzens ihre oder seine sind. Sie leben ihr Leben und sind glückliche Menschen. Ich weiß heute, dass es die Sehnsucht des Herrn ist, dass ich nach Teresina gehe. Heute weiß ich das. Doch als ich die Entscheidung getroffen hatte, war es nur eine Sehnsucht in meinem Herzen. Und am 1. September erfülle ich eine andere Sehnsucht des Herrn. Ich muss euch das sagen, denn viele von euch müssen das wirklich verstehen. Deshalb erkläre ich euch das. Könnt ihr das erkennen? Das ist ein Countdown. In 59 Tagen, 3 Stunden und einer Minute werde ich eine andere Sehnsucht des Herrn erfüllen. Ich gehe auf eine Kreuzfahrt mit Daniel, Annalicia, Vinicius und Thaisa und natürlich mit Debbie. Ich hoffe, dass ihr verstehen könnt, was ich euch damit sagen möchte. Ich empfinde dieselbe Freude darüber, auf eine Kreuzfahrt mit diesen 5 wertvollen Menschen in meinem Leben zu gehen, die ich darüber empfinde, nach Teresina zu ziehen und ein Missionszentrum zu bauen, um den Nordosten von Brasilien zu verändern. Das eine ist nicht geistlich und das andere ist weltlich. Beides sind seine Sehnsüchte und meine Sehnsüchte. Es ist alles eins. Nun gebe ich euch noch 3 Hausaufgaben, denn wenn ich euch keine 3 Hausaufgaben gebe, bekomme ich Ärger mit Karen. Und vertraut mir, niemand will Ärger mit Karen haben. Die erste Hausaufgabe ist folgendes. Ich möchte, dass du dich hinsetzt, ein Stück Papier nimmst und aufschreibst. Wo habe ich dem Herrn vertraut, doch dann habe ich ihm nicht weiter vertraut? Wo habe ich aufgehört, ihm zu vertrauen, als Dinge schwierig wurden? Das ist das Erste. Denk darüber nach. Sage: Heiliger Geist, zeig mir, wo ich aufgehört habe zu vertrauen. Und dann gehst du zurück und triffst die Entscheidung: Ich werde dir weiterhin vertrauen. Die zweite Hausaufgabe ist: Du stellst die folgende Frage. Herr, bin ich mehr auf meinen Glauben fokussiert, um das Wunder zu sehen, als ich in deine Treue vertraue? Glaube ich wirklich, dass du treu bist, selbst wenn alles schief zu gehen scheint? Zeige es mir, Heiliger Geist, zeige mir, ob ich eine Person bin, die sich nur auf Glauben konzentriert, obwohl ich eigentlich gar nicht weiß, dass du treu bist. Und dann gehst du zurück und studierst, wie treu er tatsächlich ist. Meditiere darüber, gehe durch den Tag und singe darüber, wie groß seine Treue ist. Vielleicht wirst du dann den ganzen Tag lang singen. All my life you have been faithful. Mein ganzes Leben warst du treu, Herr. Und die dritte Hausaufgabe, die ich dir aufgebe, ist: Nimm dein Papier und deinen Stift und stell diese Frage. Heiliger Geist, ich möchte, dass du wirklich mein Herz erforschst. Zeige mir, wo es einen Unterschied zwischen meinen Sehnsüchten und deinen Sehnsüchten gibt. Zeig mir, wo ich mich an mir selbst, an meinem Ehemann, an meinem Job und so weiter mehr erfreue als an dir. Zeig mir, ob mein Leben kollabieren würde, wenn irgendeines von den Dingen, an denen ich mich heute erfreue, wegfallen würde. So sollten wir unserem Herrn erfreuen, wenn wir alles verlieren, und ich meine wirklich alles, außer ihn, dann haben wir unsere Freude nicht verloren. Wenn deine Freude mit irgendetwas, das du verlierst, verschwindet, dann zeigt dies, dass er nicht deine ganze Freude war. Natürlich gefallen uns solche Situationen nicht, das will ich damit nicht sagen. Wenn du morgen dein Auto verlierst, sagst du natürlich nicht, oh, das ist so wunderbar, endlich habe ich mein Auto verloren. Das meine ich damit nicht. Aber wenn du sagen kannst, was soll's, ob das Auto da ist oder nicht, meine Freude hat sich nicht geändert. Die Basis meiner Freude bleibt konstant. Also, frag den Heiligen Geist, ob es irgendetwas gibt, an dem du dich mehr erfreust als an dem Herrn. Ich verrate dir das Geheimnis für eine gute Ehe. Wenn der Ehemann und die Ehefrau sich wirklich im Herrn erfreuen, mehr als aneinander, dann wird ihre Ehe gut sein. Hast du mich verstanden? Wenn Daniels Freude am Herrn größer ist als an Anna, und wenn Annas Freude am Herrn größer ist als an Daniel, dann werden sie sich auch wirklich aneinander erfreuen. Das sind also meine Hausaufgaben. Leute, nun gibt es für eine lange Zeit keine Lives mehr. Morgen fliege ich nach Teresina und am Montag fliege ich nach Europa und komme erst im August wieder zurück. Und dann muss ich noch sehen, was wir im August machen werden. Denn wenn ich zurückkomme, muss ich gleich wieder nach Europa fliegen. Und im September werden wir uns natürlich in der Karibik erfreuen. Dann gibt es auch keine Lives. Danke, Leute. Wir werden uns wiedersehen.